Herr Stadtrat Reuter, nachdem die Berliner Stadtverordneten mit großer Mehrheit ihren Willen zum Ausdruck gebracht haben, dass Sie als Oberbürgermeister an der Spitze unserer Stadt stehen möchten, möchte ich Sie bitten, ein paar kurze Worte zu unseren Hörern darüber zu sagen, was Ihnen in dieser Stunde besonders für das Wohl Berlins am Herzen liegt. Ich will Ihrem Wunsch sehr gerne Folge leisten, wenngleich ich nicht leugne, dass ich es mit einem gewissen Zögern tue. Ein Programm zu entwickeln, große Worte zu gebrauchen, große Versprechungen zu machen, dafür ist weder die allgemeine Zeit geeignet, noch ist der Zeitpunkt, in dem ich spreche, dafür der richtige. Unsere Stadt insbesondere lebt unter ganz ungewöhnlich schwierigen Verhältnissen. Ich habe mehrfach auch in Ihrem Rundfunk gesagt, dass die Wiederkehr und die Wiedergabe einer wirklich funktionierenden, normalen Selbstverwaltung Voraussetzung jedes erfolgreichen Arbeitens ist. Es gibt manche Leute, die es nicht gerne hören, dass man auf diese Dinge immer wieder zu sprechen kommt. Ich muss aber noch einmal wieder sagen, die Forderung, das Verlangen nach Selbstverwaltung ist nicht eine eigensinnige politische Forderung. Es ist eine technische Notwendigkeit der Verwaltung einer Riesenstadt. Sie kann nur verwaltet werden, wenn die verantwortlichen Verwaltungsmänner eigene, schnelle Initiative entfalten können und wenn sie in wenigen Stunden, in Tagen handeln können, ohne durch endlose, monatelange Verhandlungen mit vielen einzelnen Gruppen und Konstellationen abgehalten zu werden. Selbstverständlich wird Berlin immer unter Kontrolle stehen, muss unter Kontrolle stehen, kann diese Kontrolle niemals leugnen, wird auch gar nicht den Versuch machen, die Notwendigkeit dieser Kontrolle zu leugnen. Aber diese Kontrolle darf sich nicht in den Einzelheiten verlieren und darf die Verwaltung nicht hindern, das einzelne tägliche Mosaik, aus dem sich die Arbeit einer großen Verwaltung zusammensetzt, zu hindern oder im Tempo zu verlangsamen. Es gibt Pessimisten, die glauben, Berlin sei in seiner heutigen Situation nicht zu halten. Ich teile diesen Pessimismus nicht. Ich habe diesem alliierten hohen Offizier, der mir sagte, ihr braucht Geduld, viel Geduld, lächelnd geantwortet, ich komme aus einem Land, in dem ich Geduld gelernt habe. Ich weiß, was Geduld ist und ich weiß, dass man mit Geduld vieles, vieles erreichen kann, was der Kleinmut im Augenblick für unmöglich hält. Ich weiß freilich auch ganz genau, dass die Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zwischen den alliierten Mächten uns auf diesem Wege außerordentliche Schwierigkeiten bereiten. Ich bin selbst gewissermaßen ein lebendiges Symbol dieser Schwierigkeiten, die uns auf diesem Wege vorläufig noch gegenüberstehen. Aber wir werden sie überwinden, weil wir sie überwinden wollen. Und weil ich glaube, dass wir aus den bitteren Erfahrungen der Vergangenheit genug politischen Verstand gelernt haben, um zäh, systematisch, beharrlich, planmäßig diese Arbeit gemeinsam durchzuführen. Eins möchte ich noch sagen. Diese Arbeit ist nicht eine Arbeit allein etwa eines Oberbürgermeisters oder eines Magistrats. Sie muss in ganz anderer Weise noch als bisher durch den Weg und durch den Mund der Stadtverordnetenversammlung der großen Masse der Berliner Bevölkerung in ihrer Kompliziertheit und in ihrer Größe klar und verständlich dargelegt werden. Die Berliner Bevölkerung wird alles verstehen, was ihr klar und einfach dargelegt wird. Sie wird Schwierigkeiten zu würdigen wissen, wenn sie ihr gesagt werden. Und sie wird einer großen Aufgabe sich gerne widmen, wenn die große Aufgabe ihr einfach, klar und deutlich mit schlichten Worten geschildert wird und wenn der Weg gezeigt wird, auf dem diese Aufgabe geleistet werden kann.